Kapitel 66. Hallo Tina, schön, dass du gekommen bist. Hallo Chris, sagt Tina. Oh lala. Sie ist erstaunt. Chris war beim Friseur. Die Haare sind kurz und der Bart ist weg. Er trägt ein neues orangenes T-Shirt und ein Jackett. Tina denkt, Überraschung. Chris kann gut aussehen, wenn er möchte. Kapitel 67. Chris fragt, was möchtest du trinken? Ich weiß nicht. Bier, Wein, Whisky, einen Cocktail etc. Was trinkst du, Chris? Vor einem Konzert trinke ich Orangensaft 50-50 mit Mineralwasser. Immer. Das ist gut für die Konzentration. Chris, du weißt nicht, ich finde das fantastisch. Ich trinke auch einen Orangensaft 50-50 mit Mineralwasser. Kapitel 68. Chris sagt, Tina, übrigens... Ja, Chris? Das Rot steht dir gut. Danke. Du siehst sehr schön aus. Danke, Chris. Du auch. Chris sagt nur, oh. Wird er rot? Aber das kann Tina bei dem Licht nicht sehen. Kapitel 69. Chris geht auf die Bühne. Er nimmt die Gitarre und geht ans Mikrofon. Er sagt, guten Abend, ich möchte ein paar Lieder singen. Dann beginnt er zu singen. Er hat eine schöne Stimme. Sein Englisch ist sehr gut. Er hat keinen Akzent. Und er kann sehr gut Gitarre spielen. Die Leute finden Chris toll. Er bekommt viel Applaus. Kapitel 70. Dann ist Pause. Eine sehr schöne Frau kommt zu Chris. Sie hat lange schwarze Haare und intensive grüne Augen. Und sie hat ein Foto von Chris. Die Frau sagt, Chris, ich möchte ein Autogramm. Bitte schreib für Marilyn, in Liebe. Chris ist irritiert, aber er schreibt. Dann sagt die Frau, sehen wir uns nach dem Konzert? Tina denkt, doofe Kuh.